Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Reichtum, Ehre, Karriere, Einfluss, Macht und Geld, alles suchen wir und sind doch einsam in der Welt. Wir sind nie zufrieden, nein, wir wollen immer mehr. Und doch bleiben unsere Herzen leer. Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns. Damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Gott ließ uns nicht laufen, kommt und hört den Freudenton. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns seinen Sohn. Er verließ den Himmel, wurde Mensch genau wie wir. Seine Armut öffnet uns die Tür. Gott wurde arm für uns. Gott wurde arm für uns. Damit wir durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns. Von der Krippe bis zum Tod am Kreuz auf Golgatha trug Gott unsere Sünde, unsere Rettung ist nun da. Er schenkt uns das Leben, er gibt uns Geborgenheit. Seine Gnade trägt uns durch die Zeit. Gott wurde arm für uns. Durch seine Armut reich werden, wurde Gott arm für uns.